بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allahs Frieden, Segen und Barmherzigkeit auf uns allen liegen. Inshallah. Alhamdulillah, heute inshallah möchten wir ein kleines Video machen bezüglich der Motivation über das Projekt LEASE. Ja? Alhamdulillah, was auch von den Brüdern mit dem Bruder Ibrahim Abu Naji und auch anderen Brüdern in Fahrt gekommen ist. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie dafür reichlich belohnen. Inshallah. Liebe Geschwister, Alhamdulillah, heute war ein Tag, ein sehr, sehr schöner Tag gewesen, Alhamdulillah, wo wir Infostände in Wuppertal und in Iserlohn gemacht haben. Alhamdulillah, ich habe Brüder gesehen, die motiviert waren. Es waren Brüder da, die das erste Mal da waren, aber motiviert waren in dieser Sache. Und Alhamdulillah, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil die Motivation für eine Sache ist sehr, sehr wichtig. Weil wenn einer von einer Sache überzeugt ist, dann wird er das noch motivierter angehen. Ja? Als von einer Sache, von der er nicht so motiviert ist. Subhanallah. Und deswegen dürfen wir niemals vergessen, liebe Geschwister, wir haben einen Sinn in diesem Leben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das im Koran, er sagt, und ich habe die Menschen und die Djinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen, dann müssen wir das tun, was er sagt. Und er sagt uns ganz klar, dass wir diese Religion verbreiten müssen. Alhamdulillah. Und was gibt es Schöneres, als den Koran zu verbreiten, als den Koran zu verteilen. Und Alhamdulillah, die Jugend, die Shabab, vor allem die Jugendlichen, die noch jung sind, ach, was gibt es, was für eine große Ehre gibt es, diesen Koran zu verteilen? Alhamdulillah, an die Kuffar, an die Nichtmuslime zu verteilen. Wallahi, wie wir das unterschätzen manchmal, ist unglaublich. Subhanallah. Und deswegen rate ich jedem Bruder und jeder Schwester, beteiligt euch an diesem Projekt LEASE. Das ist in diesem Projekt, ach, ist sehr, sehr viel Segen. Es bringt viele Brüder zusammen. Es kennen sich auf einmal Brüder, die sich vorher gar nicht kannten. Ja? Und sie geben sich auf einmal für Allah. Sie machen zusammen Infostände, sie kommen zusammen, bestellen die Korane, fahren dorthin, holen das ab, packen ein, machen alles drum und dran. Guck mal, allein wegen dieser Sache schon, wie viel Segen in dieser Sache steckt. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir an dieser Sache festhalten. Das ist eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Und jeder dort draußen, Achim, und auch wir, müssen aufpassen, dass wir mit dieser Sache nicht leichtsinnig umgehen. Denn keiner von uns, beziehungsweise keiner von den Menschen bekommt so leicht von Allah diese Ehre, Achim. Keiner. Und deswegen wisst das zu schätzen. Deswegen kommt zusammen, Achim. Wir haben uns nochmal getroffen in einer Wohnung von einem Bruder. Wir sind kurz zusammengekommen, haben ein bisschen was gegessen. Inshallah, man kann so zusammenkommen, man kann dabei noch ein bisschen Geld sammeln. Ja, man kann sich motivieren noch dabei. Noch andere Brüder noch motivieren dabei. Inshallah. Und was zum Beispiel für das Koranprojekt ein bisschen was zusammenstecken und spenden. Oder eine Gruppe kann sich treffen. Man macht einen kleinen Vortrag. Ja? Und danach kann man zum Beispiel einen Termin machen, wo man zusammen einen Infostand macht. Alhamdulillah. Und so müssen wir sein. Wir müssen auf diesem Weg arbeiten. Und dieses Projekt LEASE müssen wir unbedingt unterstützen. Inshallah. Jeder Muslim, wie ist das? Der eine mehr oder der andere weniger. Vielleicht hat der eine weniger Geld. Ja? Und der eine mehr Geld. Alhamdulillah. Ach, Allah sagt, la yukallifullah illa wusaha. Allah legt eine Seele was nicht auf, was er nicht tragen kann. Der eine kann vielleicht 5 Euro geben, der eine 5000 Euro geben. Alhamdulillah. Aber sei dabei, gehöre zu denen, die die Hasanat bekommen. Die die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Denn wisse, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dass der Tod kommen wird. Und vielleicht ist dieses Projekt, ach hier, was viele vielleicht auf die leichte Schulter nehmen, ja, ist vielleicht eine Wasila, ein Grund für dich, dass du im Grab nicht bestraft bist vielleicht. Dass du immer weiter Hasanat reinbekommst. Dass du immer mehr Belohnung reinbekommst. Und deswegen setzt euren Verstand ein und unterstützt dieses Projekt. Ja? Verteilt die Flyer, verteilt die Seite, verteilt die Videos. Ja? Haben wir jetzt in Kürze wird auch inshallah das Video reingestellt, wo wir in Wuppertal waren. Dann die Fahrt von Wuppertal nach Iserlohn, die Iserlohn, die Infostand, als Motivierung. Alhamdulillah, wie viele Jugendliche heute zusammenkamen. Es haben sich heute Jugendliche getroffen, die kannten sich vorher gar nicht. Die haben sich umarmt, haben Salam Aleikum gesagt, haben sich umarmt, haben gefragt, wer bist du, woher kommst du? Ja? Jetzt kennt man sie, man will sich nochmal treffen. Guck mal, so kommt die Umma zusammen. Allein wegen diesem Projekt LEASE. Allahu Akbar. Und gleichzeitig gibt es noch die Botschaft rüber. Gleichzeitig gibt es noch die Botschaft rüber zu den Kuffar, Achim. Stell dir das vor, super, was für eine Gabe ist das? Denkt ihr, das ist selbstverständlich? Schaut, wir haben heute Samstag. Was passiert heute Abend? Wir brauchen nicht viel nachzudenken, Allahu Alam. Ja? Diskotheken überfüllt, ja, Bordells überfüllt, ja, Spielotheken überfüllt, Abscheulichkeiten überfüllt, Drogen, Gang und Gabe, alles Normalität. Wer sind die Meister noch alle? Die sogenannten Muslime, Achim. Ahmed, Mehmet, Fuad, Hassan, Ahmed, was ich wäre. Subhanallah. Und du bist aber gehörst zu denen, die Allahu Azza wa Jal ausgewählt hat und der an dem Projekt teilnehmen darf. Ach, allein diese Sache, dass Allah dich dafür ausgewählt hat, ist schon eine gewaltige Sache, wo wir eigentlich, Achim, mindestens eine Stunde im Sujud weinen müssen. Und bei uns bei Allah subhanahu wa ta'ala bedanken müssen. Wer hat das gemacht dafür? Wer hat das gemacht von uns? Wer hat das gemacht? Und deswegen, liebe Geschwister, unterschätzt diese Sache nicht. Und kümmert euch darum. Jede Stadt muss einen Infostand haben. Jede Stadt muss einen Infostand haben. Und sei du der Erste, der aufsteht. Sei du der Erste, der sagt, ich bin kein Egoist. Ich bin barmherzig mit den Menschen. Weil ich nicht will, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie in die Hölle schickt. Ich will, dass sie ins Paradies kommt. Das ist unser Ziel, Achim. Das ist doch unser Ziel, oder nicht? Unser Ziel ist, dass Gerechtigkeit herrscht. Und Gerechtigkeit kommt nur durch was? Durch Islam. Sonst gar nichts. Und diese Menschen wissen nicht. Sie wissen nicht. Subhanallah. Ja, aber wie können sie denn wissen, indem sie den Koran lesen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sind die Wissenden und die Unwissenden gleich? Nein. Sind die Hörenden und die Tauben gleich? Nein. Sind die Sehenden und die Blinden gleich? Nein. Sind sie nicht. Und deswegen können wir nur Allah subhanahu wa ta'ala danken, dass er uns von der Dunkelheit ins Licht gebracht hat. Aber nicht, damit du dann ein Egoist wirst und eiskalt zusiehst, wie die Menschen in die Irre gehen. Und das ist nicht nur bedingt an die Nicht-Muslime, sondern auch bedingt an die Muslime, dass wir uns auch um die muslimischen Geschwister kümmern. Auch wenn er Fehler hat. Auch wenn er vielleicht Fehler hat. Ach, es waren heute Menschen am Infostand, und ich kannte viele von ihnen, das sind Menschen, die vielleicht heute noch in die Disco gehen werden. Aber die vielleicht eine Motivation heute bekommen haben und ihm vielleicht ein Fragezeichen in seinem Kopf gekommen ist, wo er sagt, ey, soll ich da wirklich hingehen? Gucken, was die Brüder da versucht haben. Vielleicht wird er sich schämen nachher. Vielleicht wird er sich schämen. Und deswegen, liebe Geschwister, an dem Projekt, haltet daran fest. Unterstützt das Projekt, lies mit Geld, spendet, geht und versucht Spenden zu sammeln. Schämt euch nicht, Achim. Schämt euch nicht. Für was sammeln wir denn? Sammeln wir, dass irgendeine Diskothek eröffnet wird? Oder irgendeine Kneipe eröffnet wird? Oder irgendein Bordell eröffnet wird? Oder irgendwas anderes? Nein, wir sammeln dafür, dass das Projekt LIS unterstützt wird, dass mehr Korane gedruckt werden. Dass mehr Menschen dadurch profitieren. Das ist unser Ziel. Deswegen schämt euch und steht auf, liebe Geschwister. Und sammelt euch. Sei der Erste, der sagt, ich will auch einen Infostand in meiner Stadt machen. Sei der Erste, der das sagt, Achim. Steh auf. Und versuche es, Achim. Und sei der Erste, der aufsteht. Guck den Prophet, a.s.w. an, Achim. Wie er aufgestanden ist. Und er gearbeitet hat. Alle Propheten, wie hart sie gearbeitet haben. Subhanallah. Alhamdulillah. Und der Sieg gehört den Gottesfürchtigen. Letztendlich werden wir so oder so siegen, liebe Geschwister. Aber fragt sich nur, wo bist du und wo bin ich? Das Licht wird vollendet werden. Und damit möchte ich auch abschließen, liebe Geschwister. Frage dich, wenn dieses Licht vollendet wird, und das ist das Versprechen von Allah, frage dich, wo will ich stehen? Will ich auf der Gewinnerseite stehen oder auf der Verliererseite? Deswegen sage ich, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ikhlas geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Gewinnern gehören lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Sünden vergeben, mit uns barmherzig sein und noch mehr Baraka und Segen in dieses Projekt geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala alle Geschwister, die an diesem Projekt teilnehmen, in Jannat al-Firdaus ala eintreten lassen. Barakallahu fiik, möge Allah euch alle segnen, euch alle belohnen, und für die Geschwister dort draußen, haltet an der Religion fest und fällt bitte nicht auf diese trügerische Dunya hinein, was jeden Augenblick zu Ende gehen kann. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.